Kundgabe 2850. Empfangen durch Bertha Dudde am 14. und 15.08.1943. Gott fordert Glauben an Voraussagen. Lasset alle Bedenken fallen und glaubet ungezweifelt, was ich durch mein Wort euch ankündige. Es ist dies von größter Wichtigkeit, dass ihr, die ihr mein Wort weitergeben sollt, selbst voll und ganz von der Wahrheit überzeugt seid. Denn nur dann könnt ihr dafür eintreten, so in euch kein Zweifel ist, so ihr selbst im tiefen Glauben steht an mich und mein Wort. Was ich euch kundtue, ist für die gesamte Menschheit bestimmt. Denn nicht den einzelnen Menschen will ich warnen und ermahnen, sondern durch einen Menschen will ich zu allen sprechen und sie hinweisen auf die Zeit des nahen Endes. Ich will ihnen kundtun, was ich geplant habe seit Ewigkeit. Ich will ihnen Zeit und Gelegenheit geben, sich vorzubereiten auf dieses Ende. Und darum sende ich ihnen meine Boten entgegen, die den Menschen das ankündigen sollen, was ich beschlossen habe. Und also muss ich auch das kommende Ereignis erwähnen. Ich muss den Menschen die Veränderung ihrer Lebensverhältnisse voraussagen und gebe deshalb einzelnen Menschen die Fähigkeit, in die Zukunft zu sehen und das Kommende anzuzeigen, weil ich will, dass die Menschen sich das nahe Ende vor Augen halten und nun emsig an ihren Seelen arbeiten, das heißt, deren Vollendung anstreben durch einen mir gefälligen Lebenswandel. Und darum gebe ich durch mein Wort, durch die Stimme des Geistes, eine Beschreibung des Kommenden. Ich kündige eine Naturkatastrophe an, deren Umfang eine völlige Änderung der Lebensverhältnisse bedeutet und die darum von unvorstellbarer Wirkung sein wird. Und denen ich davon Kunde gebe, die sollen es weiterleiten. Sie sollen ohne Scheu und ohne Bedenken darüber reden zu jedermann, sie sollen allen eindringlich vor Augen halten, dass jeder Tag das Ereignis bringen kann und dass die Menschen vor einem großen Erleben stehen. Sie sollen ihnen keine lange Zeit mehr geben, sondern die Katastrophe als kurz bevorstehend ansagen. Sie sollen sich selbst täglich und stündlich bereithalten, dass sie fähig sind, jederzeit ihr Lehramt anzutreten, wenn die große Erschütterung der Erde stattgefunden hat. Und sie sollen nicht zurückschrecken vor Drohungen, gleich welcher Art. Denn es ist mein Wille, dass die Menschheit Kunde erhält. Es ist mein Wille, dass sich Menschen bereit erklären, die Mitmenschen darauf hinzuweisen. Und darum unterweise ich meine Diener wahrheitsgetreu, auf dass diese in tiefem Glauben sich dafür einsetzen können. Und ich rede deshalb nicht in Bildern zu ihnen, sondern ich gebe klar und verständlich eine Schilderung der Ereignisse, die ebenso klar und verständlich weitergeleitet werden können, so wie der Mensch im rechten Glauben steht, dem die Aufgabe zugewiesen ist, meine Kundgaben den Mitmenschen zu übermitteln. Denn das ist mein Wille, dass offen davon gesprochen wird, da nur so die Menschheit in Kenntnis zu setzen ist von dem Kommenden, das unabwendbar ist, weil die geistige Not der Menschheit es erfordert. Der Glaube an mein Wort muss in euch tief und unerschütterlich sein, auf dass ich selbst durch euch reden kann. Denn so ihr gläubig seid, sprechet ihr nur aus, was mein Geist euch eingibt. Und ich selbst kann also durch euch reden. So euer Glaube aber seicht ist, werdet ihr nur zaghaft reden. Und dann wird es auch ohne Wirkung bleiben bei denen, die euch hören. Sie aber sollen gewarnt werden durch euch. Sie sollen darüber nachdenken und sich auf sich selbst besinnen. Sie sollen die Möglichkeit einer Naturkatastrophe in Erwägung ziehen, selbst wenn sie nicht überzeugt davon sind, auf dass sie, so sie eintritt, ihre Gedanken mir zuwenden und mich darin erkennen. Ich will, dass ihr redet und die Menschen darauf hinweiset. Ich will, dass ihr jegliche Bedenken fallen lasst. Ich will, dass ihr selbst euch an meine Worte haltet und ihnen Glauben schenkt. Denn nur ein tiefgläubiger Mensch kann mit rechtem Eifer für das eintreten, was mein Geist ihm eingegeben hat. Der Glaube aber muss errungen werden im Gebet. Er muss erstrebt werden mit festem Willen. Es muss der Mensch mir völlig sein Herz überlassen, ohne jeglichen Widerstand, auf das ich in ihm wirken kann. Es muss der Mensch meine Liebe fühlen. Er muss wissen, dass ich die Menschen nicht irreleite, sondern ihnen die Wahrheit bringen will und dass ich schütze vor dem Irrtum, wer zu mir verlangt. Und ich bin nur darauf bedacht, die Menschheit aus dem Irrtum herauszureißen und ihnen dafür die Wahrheit zu übermitteln. Irrig aber ist das Denken jener, die da glauben, dass sie ungehindert ihr Erdenleben fortführen können, ohne den Glauben an mich und ohne Glauben an eine dereinstige Verantwortung vor mir. Ich suche diesen Irrtum zu berichtigen, und deshalb sende ich der Menschheit Mahner zu, die sie aufmerksam machen und ihnen einen Beweis meiner Kraft und Stärke, aber auch meiner Liebe ankündigen sollen. Denn nur, was ihnen zuvor kundgetan wurde, kann sie dann zum Glauben an mich bewegen. Und darum muss des Kommenden Erwähnung getan werden. Immer und immer wieder sollt ihr darüber sprechen, dass ich durch eine Naturkatastrophe mich äußern werde zum Beweis, dass ich bin und aller Menschen Schicksal lenke, auf dass sie zum Erkennen meiner selbst kommen, so sie nicht störrig und unverbesserlich sind. Meine Liebe bestimmt mich, die Menschheit darauf aufmerksam zu machen. Doch zu letzterem muss ich mich williger Menschen bedienen, um die Menschen nicht in ihrer Glaubensfreiheit zu beschränken. Diese aber sollen statt meiner reden, sie sollen mich anhören und mein Wort dann weitergeben, denn ich vermittle ihnen die Wahrheit, die durch sie den Mitmenschen zugeführt werden soll. Amen.